Also anfangen möchte ich mit der Tatsache, dass mein Lieblingsgenosse eine neue Parole erfunden hat, die ich euch echt ans Herz legen möchte. Die geht folgendermaßen: Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr scheiß Nazis seid. Und für mich ist an der Stelle eigentlich auch schon alles gesagt, aber es hat sich herausgestellt, dass Begründungen dazu immer ganz hilfreich sind. Also jetzt feiert heute also die Landesgruppe der Bundestagsabgeordneten der AfD hier ihren Neujahrsempfang. Aber lasst euch von der guten Laune nicht täuschen, bei den Nazis hängt der Haussegen verdammt schief. Denn die AfD muss jetzt einen guten Freund verklagen. Am Montag reicht die AfD zwei Klageschriften gegen den Verfassungsschutz ein. Sie will sich gegen die Einstufung der jungen Alternativen und des sogenannten Flügels als Verdachtsfälle wehren. Und Meuthen sagte in der Pressemitteilung unter anderem, dass man, um der Einstufung zu entgehen, schließlich schon den Landesverband der jungen Alternativen in Niedersachsen aufgelöst habe. Was für ein faschistischer Haufen muss das denn sein, dass man so viel Angst vor dem Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel hat, dass man den kompletten Landesverband auflöst? Und während die Panik der AfD prinzipiell ein Grund zur Freude sein kann, wäre es echt gefährlich, sich jetzt zurückzulehnen und das Handling der AfD dem Rechtsstaat zu überlassen. Denn der Rechtsstaat wird es nicht richten. Der Rechtsstaat behandelt die AfD, als sei es eine ganz normale Partei und als würde sie nicht aus Rechtsextremisten, Faschisten und Nazis bestehen. Auf den Rechtsstaat zu hoffen, ist eine Illusion, denn unser Rechtsstaat versagt immer wieder auf ganzer Linie und zwar ganz besonders dann, wenn es um rechte Gewalt geht. Und heute wird in dieser Halle vor uns Marc Jong sprechen, der vor den Augen zahlreicher AntifaschistInnen den Hitlergruß gezeigt hat. Er wurde dafür angezeigt, aber das Verfahren wurde eingestellt. Wo ist das ein Rechtsstaat? Wo ist das wehrhafte Demokratie? Wir müssen immer aufhören, von dieser wehrhaften Demokratie zu sprechen, als sei es eine eigene Entität, und uns dann auszuruhen, ganz nach dem Motto, die Demokratie wird es schon richten. Die Demokratie besteht aus Menschen, aus uns, und wenn wir nicht bestimmt und entschlossen Widerstand leisten, dann kann die AfD ungehindert wachsen und nach der Macht greifen. Und im entschlossenen Widerstand zu leisten, reicht es halt auch nicht, sich einmal im Jahr auf eine Anti-Nazi-Demo zu stellen und Nazis auszurufen, nur um dann morgen wieder am Stammtisch stumm dazusitzen, wenn rassistische Parolen gegrölt werden. Entschlossener Widerstand ist es auch nicht, hier heute zu protestieren und dann morgen die AfD durch Koalitionen oder Wahlen zu legitimieren. Wie kann es sein, dass Parteien, die von sich behaupten, weltoffen und demokratisch zu sein, ständig Steigbügelhalter für die AfD spielen? In den Landes- und Kommunalparlamenten wird immer öfter mit der AfD zusammengearbeitet. Es werden AfD-PolitikerInnen zu VizepräsidentInnen gewählt, die AfD wird behandelt, als sei es eine ganz normale Partei. Ein wunderbarer Steigbügelhalter sind aber auch einzelne PolitikerInnen, wie zum Beispiel Christian Lindner, der mit seiner Geschichte vom Bäcker den rassistischen Mythos vom gefährlichen, illegal geduldeten Ausländer schürt und damit in die gleiche Kerbe schlägt wie die AfD. Aber das ist nur ein Beispiel unter vielen. Und der größte Steigbügelhalter von allen ist die CDU. Die CDU ist meiner Meinung nach so stark nach rechts gerückt, dass die Unterscheidung zwischen Werteunion, AfD-Abgeordneten und anderen Rechtsextremisten teilweise echt irrelevant geworden ist. Erst am 30.12. beleidigte ein angetrunkener Kommunalpolitiker der CDU einen 20-Jährigen rassistisch und schoss ihm dann durch die Schulter und verfehlte nur knapp die Halsschlagader. Nach einer Hausdurchsuchung fand man dann 5 Waffen, wovon eine nicht eingetragen war und, ich zitiere, eine nicht unerhebliche Menge Sprengstoff. Unser Rechtsstaat, der es schon richten wird, hat Hans-Josef Berner den CDUler am nächsten Tag freigelassen. Es gibt keinen Haftbefehl gegen ihn. Und ermittelt wird jetzt nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Und natürlich ist die Tat auch nicht politisch motiviert. Klar. Wenn ein CDU-Politiker nicht weiße Menschen anbrüllt mit "Haut ab, ihr Kanacken, verzieht euch, ihr Dreckspack" und danach versucht, einen 20-Jährigen aus der Gruppe zu erschießen, dann ist es selbstverständlich weder versuchter Mord noch politisch motiviert. Klar, dass das höchstens gefährliche Körperverletzung sein kann. Der Rechtsstaat, der wird es schon richten. Antifaschismus ist und bleibt eben Handarbeit. Antifaschismus ist keine Jugendkultur. Antifaschismus bedeutet nicht einfach nur, ein paar Sticker zu kleben, ein T-Shirt mit einem linken Spruch zu tragen und Buttons auf dem Rucksack zu haben. Antifaschismus bedeutet nicht einfach nur so ein bisschen gegen Faschismus zu sein. Antifaschismus bedeutet, sich mit allen nötigen Mitteln dem Faschismus entgegenzustellen. Beispiele für den Rechtsruck nennen und ich könnte die Namen aller 11 AfD-Geordneten nennen, die heute zum Neujahrsempfang geladen haben. Und bestimmt könnte ich zu jedem einzelnen der 11 Abgeordneten unzählige Skandale ausgraben. Unzählige Male, bei denen sie mit Reden oder Posts im Internet jede rote Linie übertreten haben. Aber ich will nicht ständig über die menschenverachtenden Aussagen der AfD reden. Weil ich will ihnen und ihrem menschenfeindlichen Hetze keine Plattform bieten. Und immer wenn ich drüber rede und wiederhole, was sie gesagt haben, dann mache ich genau das. Ich erweitere ihre Plattform. Denn das, was sie von sich geben, das sind keine Ausreißer und auch keine Patzer. Das sind kalkulierte Grenzüberschreitungen und wir gehen ihnen jedes Mal aufs Neue auf den Leim. Und mit wir meine ich zum einen die Presseschaffenden, die die Schlagzeilen mit AfD-Zitaten füllen, aber auch uns alle, denn wir teilen den Mist. Wir teilen ihn unter Freunden per E-Mail und auf Social Media. Und der Plan der AfD geht auf. Sie generieren Reichweite und Aufmerksamkeit. Sie sagen das Unsagbare. Und verschieben so das Fenster des Sagbaren immer weiter nach rechts. Und dann entschuldigen sie sich dafür und dann ziehen sie sich aus der Verantwortung. Aber wer liest denn schon das Dementi im kleinen Kasten auf Seite 2? Der Schaden ist bereits angerichtet. Wir müssen aufhören, über jedes Stöckchen zu springen, das uns die AfD hinhält. Und wie oft ich schon die Argumente gehört habe, warum es wichtig ist, über die AfD zu berichten. Warum es wichtig ist, die AfD zu Talkshows einzuladen. Es sei wichtig, um die AfD zu entzaubern, um sie die AfD zu entlarven. Aber als was wollt ihr sie denn entlarven? Als rassistisch? Als faschistisch? Die WählerInnen der AfD wissen das bereits und sie wählen die AfD nicht trotzdem, sondern genau deswegen. Das Unsagbare ständig zu wiederholen entlarvt die AfD nicht. Es macht das Unsagbare zum Sagbaren. Andere meinen, es sei wichtig, neutral über die AfD zu berichten. Ja, schon, aber was anscheinend vergessen wird, neutral bedeutet nicht, alle Seiten eines Konfliktes als gleichwertig darzustellen. Neutral bedeutet, menschenfeindliche Hetze als solche zu benennen. Es wird schließlich auch niemand auf die Idee kommen, die Ansichten eines Serienmörders unter dem Deckmantel der Neutralität als eine valide Meinung darzustellen. Nein, neutral heißt die Demokratie verteidigen und Hetze klar als Hetze zu brandmarken. Ob aus falsch verstandener Neutralität oder wegen des nutzlosen Versuches, die AfD zu entlarven, es gibt keinen guten Grund, die AfD zu Talkshows einzuladen und es gibt keinen guten Grund, sie permanent unsere Titelseiten dominieren zu lassen. Die AfD ist keine normale Partei, mit der sich reden ließe oder über die man unkritisch berichten kann. Wir müssen verdammt nochmal aufhören, der AfD immer den roten Teppich auszurollen. Und die Betreiber der Badenanhalle frage ich, wenn eure Enkel euch fragen, was ihr gemacht habt, als der Faschismus wiederkam. Werdet ihr dann genauso lügen wie eure Großeltern und behaupten, ihr hättet nichts gewusst? Oder werdet ihr wenigstens zugeben, dass ihr ihnen eine Plattform gegeben habt, weil euch Geld wichtiger war als Menschlichkeit? Natürlich ist es bequemer, wegzuschauen und nichts zu tun. Natürlich ist es bequemer, so zu tun, als sei die AfD eine harmlose Partei. Und natürlich ist es bequemer, nicht jedes Mal dagegen zu halten, wenn der Onkel Hans beim Familienessen wieder seine rassistische Scheiße von sich gibt. Aber wir sind der Menschlichkeit schuldig, gerade dann, wenn es schwierig wird, dann, wenn es unangenehm wird, erst recht laut zu werden und sie zu verteidigen. Ja, und das bedeutet unangenehme Gespräche beim Familienessen. Und das bedeutet, in der Bahn dagegen zu halten, wenn jemand faschistische Scheiße von sich gibt. Das bedeutet auch, sich zusammenzureißen und die Reden von der AfD nicht noch weiter zu verbreiten. Wir müssen uns den öffentlichen Diskurs von der AfD zurückholen. Wir dürfen ihnen und ihrer Hetze nicht länger eine Plattform bieten. Wir dürfen sie nicht länger zu Interviews und Talkshows einladen. Denn so geben wir ihnen genau die Reichweite, die sie haben wollen. Genau wie heute müssen wir immer, wenn die AfD in der Öffentlichkeit auftritt und ihre Lügen und ihre Hetze verbreiten will, entschlossen dagegen stehen und unsere Grundrechte verteidigen. Wir müssen kritisch über die AfD berichten und ihnen das Leben schwer machen, indem wir ihnen keinen Raum bieten. Keinen Raum in der Presse, keinen Raum für Veranstaltungen und keinen Raum auf der Straße. Vielen Dank, Anna, für die deutlichen Worte. Ja, wir dürfen der AfD keinen Raum geben, wir dürfen ihnen keine Plattform geben. Und immer wenn sie bedeutende Veranstaltungen organisieren wird hier in unserer Region, in unseren Räumen, dann werden wir Protest und Widerstand dagegen organisieren. Und das wird uns jetzt leider auch noch im ersten Halbjahr eine ganze Zeit beschäftigen oder wird für uns Thema und Aufgabe sein als antifaschistische Bewegung. In Kehl findet Ende Februar der Landesparteitag der AfD statt. Und dann im Ende April, kurz vor dem 1. Mai, findet der Bundesparteitag der AfD in Offenburg statt. Und selbstverständlich werden wir auch da vor Ort sein und Proteste und Widerstand organisieren.